Ich lese uns den Bibeltext für die Predigt aus dem Neuen Testament, also aus der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Der steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 19, die Verse 35 bis 48 und ist auch bei euch im Programmheft auf Seite 8 abgedruckt. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tage erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde ringsum dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast. Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und Tag für Tag lehrte Jesus im Tempel. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten jedoch, sowie die anderen führenden Männer des Volkes, suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Aber sie wussten nicht, wie sie es anfangen sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und ließ sich keines seiner Worte entgehen. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Puß, ich bin der Leiter von Nordstern und ich freue mich, dass so viele gekommen sind zu unserem Gottesdienst hier in unserem in der Villa Orange, dem Hotel. Ich finde ja diesen Raum richtig toll, ich mag es gerne hier. Wir waren schon mal hier zum Gottesdienst, waren zwischendurch woanders, jetzt sind wir wieder hier. Tatsächlich ist das ja erst der dritte Gottesdienst von Nordstern überhaupt. Also es ist eine ganz junge Kirche, wir fangen gerade erst an, sowas wie Gottesdienst auszuprobieren. Also so ein bisschen wie eine Babykirche, die noch nicht so ganz richtig laufen kann, die braucht hier und da noch Hilfe. Die probiert es, fällt dann hin und wieder mal hin und wir versuchen ganz viel zu lernen aus dem, was wir machen und versuchen es einfach irgendwie. Zu einem Gottesdienst gehört auch eine Predigt und Predigt persönlich für mich ist ist oft in meinem Leben etwas gewesen, wo ich irgendwie zum Nachdenken gekommen bin über das, was derjenige gesagt hat, dem ich dann zugehört habe. Und am besten war es immer, wenn er etwas mir erklärt hat, was ich auch dort nachlesen konnte in der Bibel. Und deshalb mal so zum Anfang bei Nordstern, warum haben wir immer erst einen Text aus der Bibel und dann eine Predigt, die versucht, das, was da steht, zu erklären. Die Idee dahinter ist, dass mein Anliegen ist, nicht einfach nur meine Gedanken über Gott und die Welt irgendwie zu erklären oder die Gedanken unserer Kirche oder sowas, sondern was ich gerne möchte, was das Ziel wäre, ist, dass wir zurück zum Original gehen. Eigentlich dorthin, wo derjenige, der Kirche irgendwann mal angefangen hat, was gesagt hat über Kirche, über die Menschen, über die Welt und über alle möglichen ganz interessanten Themen. Und deshalb finde ich es ganz spannend, zurück zu den Gedanken zu gehen, die er hatte oder die Leute, die ihn begleitet haben, hinterher aufgeschrieben haben und dort zu gucken, was er gesagt hat. Im Prinzip das, wo wir als Christen sagen würden, etwas, was Gott gesagt hat. Und das möchte ich gerne nehmen und einfach nur erklären. Deshalb nehmen wir einen Text und ich möchte gerne versuchen, aus diesem Text ein paar Punkte zu machen, die uns vielleicht irgendwie helfen. Wir sind in diesen ersten vier Gottesdiensten, die wir machen, haben wir so eine kleine Reihe gemacht und wir haben als Überschrift oben drüber geschrieben, urbane Spiritualität. Und die Idee ist so ein bisschen, dass wir uns fragen, wie lebt man eigentlich heute im 21. Jahrhundert in einer Großstadt Spiritualität, Glaube? Das ist ja was ganz Unterschiedliches. Menschen würden darauf wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Antworten geben. Und die Idee hier ist, so ein bisschen zu überlegen, wie sieht das aus? Wie können wir Spiritualität in Frankfurt wieder als etwas entdecken, auch christliche Spiritualität, christlichen Glauben, der uns hilft? Nicht nur sonntags zwischen 4 und 5, 6, sondern überhaupt für unser ganzes Leben als etwas, was wir jetzt gewinnbringend haben, was uns segnet, was uns hilft, was uns was bringt. Und ich glaube, dass in einem solchen Text wie dem, den wir hier haben, einiges an Gedanken darüber drinsteckt. Wir haben schon zwei Elemente dieser Reihe gehabt. Das erste war das Thema Gottes Liebe für die Stadt. Und da haben wir uns mit einem Mann beschäftigt, der hieß Jona, und haben seine Beziehung zu seiner Stadt Ninive angeguckt. Und das zweite, was wir gemacht haben, war, da ging es um einen Mann, der hieß Jeremia, und seine Stadt Babylon. Und das Thema war Gottes Ruf in die Stadt. Und das Thema heute ist Gottes Hoffnung für die Stadt. Und die Person, die wir uns angucken, ist eben Jesus selbst und seine Stadt Jerusalem. Und ihr habt wahrscheinlich beim Lesen schon so ein bisschen mitgekriegt, dass es darum ging, wie er in diese Stadt kam und dann, wie er über diese Stadt dachte. Und es gibt in diesem Text relativ viele Dinge, wo er über diese Stadt denkt, etwas zu dieser Stadt sagt, an einer Stelle sogar über diese Stadt weint. Und ich glaube, dass aus solchen Texten, wo Personen mit ihren Städten etwas zu tun haben, wir in Frankfurt, weil wir eben in einer Großstadt leben, auch so manches daraus lernen können, wie urbane Spiritualität, in einer Großstadt gelebter Glaube heute aussehen kann. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen in die Situation damals. Was war das eigentlich für eine Stadt und warum ist Jesus da überhaupt gewesen? Ganz schnell. Jerusalem damals, das muss so ungefähr um das Jahr 30 gewesen sein, 30 nach Christus, war besetzt von der Großmacht der damaligen Zeit, den Römern. Und da gab es den Kaiser in Rom und den Statthalter oder seinen Statthalter in Jerusalem, der hieß Pilatus. Und da gab es noch so einen König, der so über diese ganze Region herrschte, den Herodes, das war so ein Provinzkönig. Und die Leute in Jerusalem, die waren ziemlich unzufrieden über ihre Situation. So richtig toll fanden die das nicht mit dem Kaiser und dem Statthalter und dem und überhaupt die ganze, die hätten das gerne anders gehabt. Man könnte sagen, in Jerusalem brodelte es so. Die Römer versucht, das mit der Anwesenheit von relativ vielen Soldaten niedrig zu halten. Aber insgesamt war das eine Stadt, die nicht irgendwie ausgeglichen in Frieden und Wohlstand lebte, sondern eigentlich eher, da gab es Probleme. Eigentlich, so wie das ganze Land Israel, in der Jerusalem ja heute liegt, wartet diese Stadt auf einen starken Mann, könnte man sagen. Auf jemanden, der kommen würde und sie retten würde. Auf so einen richtigen Helden. Jemanden, der sie befreien würde. Und es ist ganz interessant, das ist ja so ein typisch urbaner Traum. Jetzt demnächst kommt er ja wieder im Kino. Ich glaube, in 2 Wochen kommt er ins Kino. The Man of Steel. Superman. Und es ist ganz witzig, wie diese ganzen Superhelden-Geschichten eigentlich in Großstädten spielen. Superman, Batman, Spider-Man, alle tauchen im Kontext einer Großstadt auf. Und es ist so ein bisschen die Version des 20. Jahrhunderts von der Sehnsucht, die oft in Städten steckt, wenn Krisen da sind, dass jemand kommt und hilft. Und der hat dann irgendwie einen blauen Anzug an und ein rotes Cape und kann fliegen und so eine schöne Schmalzlocke. Gut, das ist die Version des 20. Jahrhunderts gewesen. Die Version des damals 1. Jahrhunderts sah ein bisschen anders aus. Sie sehnten sich nicht nach einem Superman oder so jemanden, sondern sie sehnten sich nach einem König. Nach einem König, der kommen würde, der den Statthalter rausschmeißen würde, den anderen König wegjagen würde, der die ganzen Römer vertreiben würde und der endlich Frieden und Freiheit und Wohlstand und sowas alles wieder bringen würde. Und der irgendwie alles wieder in Ordnung bringen würde in dieser Stadt. Und diese Sehnsucht, für diese Person hatten die damals einen Namen. Und sie nannten den Messias. Messias war so, wenn jemand in Israel oder in Jerusalem damals sagte, wir warten auf den Messias, dann war es genau diese Sehnsucht nach jemandem, der kommen würde und für Jerusalem wieder Frieden und Wohlstand und sowas bringen würde. Josephus, ein römischer Geschichtsschreiber, hat gesagt, dass damals in dieser Zeit die Hoffnung nach dem Messias wirklich groß war. Das wollten Leute damals erleben, dass diese Person endlich kommt und dass diese Zeit des Messias endlich angebrochen ist. Und wenn man damals Comics gezeichnet hätte, ich weiß nicht, ob die Kinder das damals schon gerne gelesen haben, oder wenn man damals Comics gezeichnet hätte, dann hätte man wahrscheinlich irgendwie so einen Messias-Helden gezeichnet, der mit einem Schwert in der Hand auf einem großen Ross kommen würde und helfen würde und die Stadt befreien würde. Und so muss man, auf diesem Hintergrund ist dieses hier dann passiert. So kam Jesus dann. Und so feierten sie dann auch Jesus, als er dann in diese Stadt eingezogen ist. Denn wenn damals jemand am allermeisten alle diese Attribute dieses Messias-Königs, dieses Helden verkörperte, dann war er das. Und die Leute hofften, dass er es vielleicht endlich sein würde, der kommen würde, die Römer verjagen, den König wegschicken und endlich diesen Frieden wieder bringen würde. Und so feierten sie ihn dann. Und das haben wir ja gelesen, wie das dann passiert ist. Und ich glaube, dass wir aus diesem Text 3 Punkte uns verstehen können für urbane Spiritualität. Und zwar das erste: Wo ist eigentlich die Hoffnung für die Stadt? Das zweite: Warum brauchen wir überhaupt eine Hoffnung für die Stadt? Und das dritte: Wie sieht eigentlich die Hoffnung für die Stadt aus? Wo ist sie? Warum brauchen wir sie? Und wie sieht sie aus? Das erste: Wo ist eigentlich die Hoffnung für die Stadt? Ganz interessant, wenn ihr in den Text reingucken wollt, ganz am Ende, also dieser letzte Abschnitt ab Vers 45, da kommt Jesus in diese Stadt dann endlich rein, nach Jerusalem, und er geht ganz gezielt an einen Ort. Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen: Es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Also Jesus kommt nach Jerusalem rein, und er geht zuallererst in den Tempel, in den Ort der Spiritualität. Und ich glaube, das hat er absichtlich gemacht. Er ging nicht dorthin, wo der König saß, in den schönen Palast des Königs. Und er ging auch nicht in die große Burg, wo der Statthalter saß. Also er ging nicht zu den Herrschern oder zu den Zentren von Macht und Politik und Wirtschaft und Reichtum oder so etwas, um zu sagen, da muss sich vielleicht was ändern, wir müssen da eine Änderung herbeiführen, sondern er ging, glaube ich, sehr bewusst an den Ort, wo Spiritualität gelebt wurde. Und ich glaube, dass er damit was sagen wollte. Er hat damit etwas kritisiert. Er hat kritisiert, wie in diesem Tempel Spiritualität gelebt wurde. Und nämlich, wo er darauf aufmerksam gemacht hat, war, dass er gesagt hat: Leute, ihr habt aus Glauben ein Business gemacht. Religion ist für euch einfach nur noch ein Geschäft. Das ist keine Herzensangelegenheit mehr. Also sagt er hier, ne, ihr habt da einen, die Händler, die hat er alle rausgeschmissen. Also die im Prinzip mit Glauben Geld verdienen wollten. Und er hat gesagt, das war nicht die eigentliche Idee mit Glauben hier in dieser Stadt Jerusalem. Ihr könnt alle mal verschwinden. Und ist da fast so ein bisschen energisch geworden und gesagt, das muss sich ändern. Und er hat polarisiert. Also er hat richtig protestiert, hat eine kleine Demonstration angezettelt und hat, es gab auch Leute, die es gar nicht so toll finden. Steht ja auch hier dann ein bisschen weiter hinten. Dass also manche von den Leuten, gerade die damit so ihr Geld verdient haben oder die so das toll fanden eigentlich, dass die da nicht so mit zufrieden waren. Und er hat orientiert. Das heißt, er hat auch gelehrt. Das steht dann hier, dass er dann sich auch Zeit genommen hat, um den Leuten zu sagen, was ist eigentlich die Idee mit diesem Tempel und mit diesem Glauben und mit diesem Gott. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich glaube, dass es in Frankfurt Menschen gibt, die vielleicht Ähnliches empfinden wie das, was Jesus damals empfunden hat. Ich glaube, seine Gedanke, als er dort in diesen Tempel hineinkam, war, dass er gesagt hat, so kann das nicht weitergehen. Das muss aufhören. Hier gibt es ein rechtes Problem in dieser Stadt und ich möchte dagegen etwas sagen, etwas tun, etwas unternehmen, zumindest meine Stimme erheben. Wir erleben ja in den letzten Wochen hier in Frankfurt schon so manche Proteste, die mehr oder weniger glücklich begleitet oder nicht begleitet werden. Leute, die auch sagen wollen, also so geht das nicht weiter. Wir haben hier ein Problem in unserer Stadt. Und ich habe gestern mit einer Mutter gesprochen, die mit dabei gewesen ist, als vor 2 Wochen, 1,5 Wochen Proteste in Frankfurt, wo auch Leute sagen wollten, ich bin hier unzufrieden nicht gut behandelt worden sind in der Art und Weise, wie ihr Protest angenommen wurde oder eben nicht. Und es gibt Leute, vor ein paar Wochen noch habe ich mit jemandem gesprochen, der eher so im Finanzbereich unterwegs ist und der auch sagt, also eigentlich wissen wir alle, die wir in diesem Business arbeiten, dass es lange so nicht weitergeht. Da ist manches irgendwie tief unten faul. Und ich glaube, das, was Jesus hier sagen wollte, als er in diese Stadt hineingegangen ist, das Problem dieser Stadt Jerusalem liegt in der Spiritualität, in dem, was eigentlich, worum es im Tempel geht, im Glauben. Warum? Warum in der Spiritualität? Weil es die tiefste Ebene ist, die wir Menschen wahrscheinlich haben. Es ist dort, wo unsere Werte, unsere Motivation und unser Herz anfängt. Stephen Covey, ein bekannter Autor von Management- und Leitungsbüchern, hat geschrieben, was auch immer im Zentrum unseres Lebens ist, es wird alles andere bestimmen. Die Prinzipien, die wir haben, werden zur Quelle der Orientierung unserer Hoffnung und unseres Handelns. Also spricht hier von Prinzipien und Werten, die dann letztendlich alles andere bestimmen. Und ich glaube, was das am meisten beeinflusst, unsere Werte und unsere Prinzipien, ist unsere Spiritualität. Die Antworten auf die spirituellen Fragen in unserem Leben, auf die großen Fragen, auf die tiefen Fragen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist der Sinn? Die Art und Weise, wie wir das beantworten, das führt zu Prinzipien und Werten, nach denen wir letztendlich handeln. Und Jesus sagt, deshalb gehe ich in den Tempel und sage dort, hier muss sich was ändern. Und er ging nicht zum König oder zum Chef der Wirtschaft oder zum Chef des Militärs, sondern er ging in den Tempel und sagte, hier ist eigentlich etwas, wo wir mal hingucken müssten als Stadt. Ich würde sagen, oder vielleicht ist es das, was Jesus sagen wollte, wie es um die Spiritualität einer Stadt bestellt ist, so ist es um die Stadt bestellt. Oder man könnte es auch ganz persönlich sagen, wie es um die persönliche Spiritualität eines Menschen bestellt ist. So ist es um den Menschen bestellt. Und deshalb sagt Jesus, da müssen wir hingucken. Da müssen wir die Frage stellen, ist hier alles in Ordnung? Hier müssen wir investieren. Die Stadt sehnt sich nach Veränderung. In Jerusalem dachten alle, er würde endlich kommen und die Machthaber von Wirtschaft, Politik und Militär rausschmeißen. Also eine Veränderung von oben bewirken. Er würde sich oben auf den Thron setzen und alles neu organisieren und verändern. Oder vielleicht hofften sie, er würde mit dem Volk zusammen eine Revolte von unten versuchen. Aber das, was Jesus hier zeigen will, ist, dass es um eine Reformation von innen geht. Nicht von oben oder unten, sondern von innen. Und da, der tiefste Punkt davon ist unser Herz. Und das ist, wo Spiritualität hingehört. Und das war das, was Jesus dadurch sagen wollte. Das ist das, was Jerusalem braucht. Ich glaube auch, was wir brauchen, was Frankfurt braucht, was eigentlich jede Stadt braucht, was ich persönlich brauche. Ich habe mir überlegt, wenn Jesus heute nach Frankfurt kommen würde und diese Situation hier erleben würde, nach Frankfurt das erste Mal hineinkommen würde, wo würde er hingehen? Würde er zuerst bei den Bankenchefs ganz oben anklopfen und dort mal ein Gespräch führen und was verändern? Oder würde er vielleicht zu den Politikern, dann müsste er wahrscheinlich nach Wiesbaden rüberfahren und da mal klopfen und sagen, Leute, wir müssen da mal ein paar Schrauben drehen? Also nach dem, wie ich ihn hier erlebt habe, glaube ich, er würde dorthin gehen, wo Menschen eigentlich Glauben leben, in Kirchen und Orten, wo Spiritualität gelebt wird. Und würde sagen, hier müssen wir mal überlegen. Hier müssen wir mal vielleicht auch was ändern. Und ich möchte uns als kleine junge Kirche und jeden hier eigentlich ermutigen, das im Privaten genauso zu tun. Das, was für eine Stadt gilt, wie es um die Spiritualität einer Stadt bestellt ist, so ist es um die Stadt bestellt. So geht es, glaube ich, auch für mich persönlich. Wie es um meine Spiritualität bestellt ist, so ist es um mich insgesamt bestellt. Deshalb investiere, lass uns dort investieren, lass uns dort hingucken, lass uns dort entdecken. Und wir wollen gerade eine Kirche sein, Nordstern will eine Kirche sein, die mit allen Menschen, die Interesse haben, diesen Glauben, Spiritualität neu zu entdecken, zusammen auf die Reise gehen. Ich weiß nicht, ob das alleine wirklich Das kann man auch alleine machen. Aber für mich persönlich geht das immer gut mit anderen zusammen, wenn ich austausche, wenn ich von anderen höre, was die erlebt haben, wie sie das verstehen, wie sie beten, wie sie denken über Gott. Deshalb, wir wollen einladen und sagen, lass uns neu dorthin gucken, wo Jesus damals in Jerusalem hingeguckt hat, nämlich in die Spiritualität. Lass uns neu lernen, was es heißt zu beten, heilige Texte zu lesen, darüber auszutauschen, zu meditieren und so weiter. Also, wo ist die Hoffnung für die Stadt? Jesus wollte, glaube ich, sagen, in der Spiritualität. Aber warum überhaupt? Warum brauchen wir eigentlich eine Hoffnung für die Stadt? In Vers 41, also in dem mittleren Block, sagt Jesus, als Jesus sich nun der Stadt näherte, oder passierte Folgendes, als sich Jesus nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er. Oder man könnte auch übersetzen, war er ganz tief bewegt. Also das Wort, was hier benutzt wird in der Originalsprache, in der die Bibel gesprochen ist, ist nicht einfach nur so ein oberflächliches, kurzes Bewegtsein, wie wenn man so einen schmalzigen Film guckt oder so, sondern es war ein tiefes Erschüttertsein, ein tiefes, wirkliches Jammern, könnte man sagen, das Jesus hier zum Ausdruck gebracht hat. Also er kommt nach Jerusalem über einen Hügel. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, also ihr seid, glaube ich, aus dem Norden heute hierher gefahren. Ich weiß nicht, seid ihr mit dem Auto gekommen? Wenn man so die A5 entlang fährt von Norden, dann gibt es so einen Moment, wo man über die Autobahn kommt und dann sieht man Frankfurt so da liegen. Und dann sieht man die Stadt vor sich, die Skyline. So stelle ich mir das so ein bisschen vor. Jesus kam über den Hügel und sah Jerusalem und blieb stehen und wurde auf einmal bewegt über diese Stadt. Und dann sagt er auch, was der Grund davon ist, nämlich, das kommt dann in den Versen danach, er sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen und du siehst es nicht. Es kommt für dich aber die Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Und so weiter, dann beschreibt er noch, was alles passieren würde. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was mit einer Stadt passieren kann, dass sie von Feinden umgeben und erobert wird. Und wenn man die Geschichte von Jerusalem anguckt, dann sieht man, dass 50 Jahre später genau das passiert ist. Dass ungefähr 50 Jahre, nachdem Jesus dort diesen Moment hatte, diese Stadt erobert wurde von den Römern. Totales Chaos, Aufstände, Revolten, brutale Machthaber, verschiedene Typen, die versuchten, die Macht an sich zu reißen, um Jerusalem wieder unter Kontrolle zu bringen. Es war totales Chaos in dieser Stadt. Und es wurde so schlimm, dass der römische Kaiser irgendwann seine Truppen dahin gesandt hat und gesagt hat, ihr macht die ganze Stadt platt und ihr verjagt alle Leute, die in dieser Stadt wohnen, bis an die letzten Enden des römischen Reichs. Und das haben sie so gründlich gemacht, dass lange Zeit in diesem Land, jahrhundertelang, überhaupt niemand mehr von den Leuten, die ursprünglich dort gewohnt haben, je mehr lebte. Und erst im letzten Jahrhundert wieder angefangen haben, Leute, die aus dem Volk Israel kommen, dorthin zu ziehen, wieder zurück. Und genau das hat Jesus vorausgesehen in diesem Moment. Er hat gesehen, wenn es mit dieser Stadt hier so weitergeht, dann ist das genau das, was dann passiert. Er sah voraus, wenn sich hier nichts ändert, dann hat diese Stadt ein Riesenproblem. Und ich würde sagen, er hat dieser Stadt ins Herz geguckt. Und er sah, dass ihr Umgang nicht von Liebe, Respekt, Geduld, Hilfsbereitschaft und solchen Dingen geprägt war. Er sah, wie Politiker mit ihren Bürgern umgingen und umgekehrt. Und er sah, wie die Reichen mit den Armen umgingen und umgekehrt. Und er sah, wie die Einheimischen mit den Migranten umgingen und umgekehrt. Und er sah, wie Beziehungen zwischen Mietern und Vermietern, Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Schülern, Lehrern, Männern und Frauen, Kindern und ihren Eltern, einfach allen untereinander geprägt waren von Prinzipien wie Egoismus, Unterdrückung, Diskriminierung, Intoleranz, Neid, und sowas allem. Und er sah voraus, dass wenn diese Stadt so weitermacht, alle miteinander, dass das ins Chaos führen würde. Und letztendlich dazu, dass diese Stadt untergeht. Und ich glaube, dass es heute auf der Erde immer noch Orte gibt, wo wir hingucken und sowas Ähnliches sehen. Ich weiß nicht, wer von euch in den letzten Monaten oder fast Jahren, muss man jetzt sagen, die Lage in Syrien verfolgt hat. Das hat wahrscheinlich jeder mitgekriegt. Und ich fühle mich ehrlich gesagt überhaupt nicht in der Lage, irgendein Urteil darüber abzugeben, was da wirklich ist. Weil ich mir irgendwie vorkomme, wie ich kriege so viele verschiedene Informationen und alle Leute, die informieren, wollen natürlich auch irgendwas damit sagen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, alle, fast die ganze Welt guckt von außen drauf und merkt irgendwie, der Umgang in den Städten von Syrien ist nicht von Liebe und Hilfsbereitschaft und Frieden und Geduld und Vergebung geprägt, sondern von anderen Werten. Und es ist interessant, auch dorthin zu gucken und zu sehen, welche Rolle gerade dort auch Spiritualität spielt. Glaube. Gerade der Konflikt wird teilweise mit wohl, hat man zumindest den Eindruck von außen, mitgeprägt von religiösen Leitern, die Rache und Vergeltung proklamieren, die Andersglaubende unterdrücken wollen, die eben nicht Nächstenliebe und Toleranz und Frieden und Vergebung und Hilfsbereitschaft und so etwas predigen. Die eben in diesen Prinzipien, die Stephen Covey beschrieben hat, andere Dinge haben als Liebe und Wertschätzung und Respekt. Und das ist auch eine Ursache, eine wesentliche, würde ich sagen, in Syrien dafür, dass dieser Konflikt da ist. Und dort sehen wir das. Das, was hinter mit Jerusalem passiert ist, dass es im Chaos endet. Und die ganze Welt fragt sich, was sollen wir da überhaupt machen? Da können wir irgendwie, da gibt es fast kein richtig mehr. Und so war das damals in Jerusalem. Sogar dort waren es die religiösen Leiter, die Religion benutzten, um Leute mit anderem Glauben, anderer Denkweise, anderer Herkunft versuchten zu unterdrücken. Und vor allen Dingen versuchten sie diejenigen zu unterdrücken, die gegen sie waren. Das sehen wir hier im Text. Das steht dann ganz am Ende, wo die dann versuchten, Jesus loszuwerden. So Typen wie Jesus, die sie in Frage stellten, die waren ihnen die Allerschlimmsten. Die waren hochproblematisch und die wollten sie loswerden. Aber ich weiß nicht, wie ist das hier bei uns in Frankfurt? Eigentlich ist Frankfurt ja nicht Syrien. Frankfurt ist vielleicht auch nicht so an der Kippe zum Chaos, wie Jerusalem damals war. Trotzdem würde ich fragen, und vielleicht würde Jesus fragen, wenn er heute kommen würde, was sind die Prinzipien und die Werte, die das Zusammenleben von Menschen in Frankfurt prägen? Was ist das, was hier in unserem untersten, tiefsten drinsteckt? Vielleicht sind es nicht diese Werte, die uns zum gegenseitigen Krieg oder sowas bringen, aber ich frage trotzdem, sind es die Prinzipien hier, ist Frankfurt geprägt von Prinzipien wie Liebe, Frieden, Hilfsbereitschaft, Vergebung, Wertschätzung, Geduld, Respekt? Es gibt Stimmen, die sagen, dass es vielleicht eher die Liebe zum Selbst ist. Oder Dinge wie, ich denke erstmal an mich und ich möchte am meisten für mich haben. Oder Sehnsucht nach Einfluss, man könnte böse sagen, Macht. Diskriminierung. Unterdrückung, Ausbeutung, Geiz. Das sind zwar harte Worte, aber vielleicht meint es auch niemand richtig böse. Aber ich frage mich, wo irgendwo dazwischen bewegen wir uns auch. Und man kann das auch runterbrechen auf meine persönlichen, die Beziehung, die ich persönlich selber lebe. Die Beziehung zu meinem Nachbarn, die Beziehung zu meinem Arbeitskollegen, die Beziehung zu denen in meiner Familie, in meinem Freundeskreis. Auf welchen Prinzipien leben wir da miteinander? Was ist es, was mich wirklich in meinem Herzen motiviert, mit anderen Leuten in dieser Stadt zu leben? Und Jesus guckte dieser Stadt ins Herz, damals, auf diesem Hügel. Und er sah, wohin das führen würde. Was würde er sehen, wenn er Frankfurt ins Herz gucken würde? Und wohin wird das führen? Es gibt Stimmen, die sagen, wie ich vorhin schon zitiert habe, so kann das nicht weitergehen. Das führt wohin, wo es nicht gut ist. Warum braucht eigentlich eine Stadt wie Jerusalem und vielleicht auch Frankfurt eine Hoffnung für die Stadt? Weil es so nicht weitergehen kann. Und in Vers 42 steht genau das. Jesus sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Wenn wir erkennen würden, was uns Frieden bringen würde, dann würden wir wahrscheinlich anders leben miteinander. Also warum brauchen wir überhaupt eine Hoffnung für die Stadt? Weil es ein Problem gibt. Also, und drittens, nach wo ist die Hoffnung der Stadt? Warum brauchen wir sie? Als drittes, wie sieht die Hoffnung für die Stadt eigentlich aus? Jesus sagt hier, am heutigen Tag hättest, also wenn du doch auch am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Was war denn an diesem heutigen Tag passiert? Was war denn das? Also er sagt ja hier nicht, was du eigentlich mal begreifen müsstest, damit es dir Frieden bringt, sondern er sagt, was heute passiert ist. Ganz am Anfang, in dem ersten Teil dieses Textes, wird ja beschrieben, was an diesem Tag passiert ist. Nämlich, Jesus war in Jerusalem eingezogen. Und was war das gewesen, was die Leute gerufen hatten? Wenn man das liest, in Vers 38, die riefen ihm zu, gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Frieden bei dem, der im Himmel ist, und Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Das ist ein Zitat von einer ganz alten Prophezeiung gewesen, dass Gott eben eines Tages diesen Messias-König senden würde. Und in Vers 39 und 40 ist ganz interessant, ne? Dann kamen so ein paar von diesen obersten religiösen Führern aus der Stadt und sagten, hey Jesus, du musst dir mal sagen, dass sie aufhören müssen, das jetzt zu rufen, weil die meinen mit dich damit. Die glauben, du bist das. Wie abwegig. Und Jesus sagt, nee, ich sag denen nicht, dass sie aufhören sollen. Und wenn ihr es macht, ne, dann werden die Steine schreien, weil sie haben recht. Was er damit sagen will, ist, ich bin es. Ich bin der Messias-König, der schon lange verheißen ist. Und ganz am Ende von Vers 44 wird es dann noch deutlicher. Da steht, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnet ist, nicht erkannt hast. Jesus sagt von sich selbst, ich bin das. Ich bin dieser Sohn Gottes, der Messias, der Retter der Welt. Ich bin selbst die Hoffnung für die Stadt. Aber Moment. Warum gibt es da ein Problem? Weil die Leute haben ihn doch gefeiert. Die haben ihn doch als den König willkommen geheißen. Die haben ihn zugejubelt. Warum sagt er dann, dass sie ihn nicht erkannt haben? Ja, sie haben vielleicht erkannt und geglaubt, dass er derjenige ist. Aber sie haben nicht verstanden, wie er dieser König ist. Wie er gekommen ist. Und es ist ganz entscheidend, die ersten Worte in diesem Text lassen etwas darauf schließen, wie er gekommen ist. Wie er dieser König ist. Es steht dort in Vers 35, sie brachten den Esel zu Jesus. Ich habe gestern Abend mit meiner Tochter Shrek 2 geguckt. Und in diesem lustigen Film, weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, also Shrek, wisst ihr vielleicht, das ist so ein dieser grüne Typ, ein Oger, der sich selber ganz hässlich findet und alle finden ihn auch komisch, weil er eben ein Oger ist. Und er hat so einen kleinen Freund, vollkommen nervig, ja, so ein Esel. Und der redet die ganze Zeit und macht nur, nervt und ja, hilft ihm zwar irgendwie auch, ne, so der Freund von ihm, aber ne, der Oger, der in der Gesellschaft nichts gilt, hat seinen Freund, den Esel, der eigentlich auch nur so ein nerviges Tier ist. Und dann in diesem zweiten Teil, aus Liebe zu seiner Prinzessin, trinkt er dann einen solchen Zaubertrank, der ganz schön machen soll. Und der Esel kriegt da irgendwie auch was von ab. Und auf einmal nachts liegen sie im Bett und es macht Puh! Und aus dem Shrek wird ein wunderschöner Prinz. Und es macht auch Puh! Und aus dem Esel wird ein weißes, majestätisches Ross. So ein ganz tolles, großes Pferd. Und dann sitzt eben dieser Prinz auf dem weißen Ross und reitet in die Stadt Farfau weit, weit weg ein und alle gucken und sind begeistert. Dummerweise am Ende des Filmes entscheidet sich dann die Prinzessin, dass sie doch lieber den Oger haben will und sie verwandeln sich zurück in Oger und der Esel wird auch wieder Esel und der schreit, oh nee! Und hier wird ein klein bisschen, glaube ich, deutlich, was hier eigentlich Jesus damit sagen wollte. Er kam nicht auf einem majestätischen königlichen Ross, wie ein König nach Israel, nach Jerusalem geritten, sondern auf einem Esel. Und es gibt im Leben Jesu eine feine, aber sehr deutliche rote Linie, die sich durchzieht. Jesus, ja, wir glauben, wir Christen glauben, dass er der Sohn Gottes ist, der König der Welt, der Schöpfer der Welt. Aber er kam zur Welt nicht in einem goldenen Palast, sondern in einem Stall. Und er wählte als Freunde nicht die Einflussreichen und Reichen, sondern einfache Fischer und Zöllner. Er ging nicht den höchsten Bildungsweg auf die beste Uni und so, sondern er lernte ein einfaches Handwerk und arbeitete Jahrzehnte darin. Und auch hier, er ritt nicht auf einem königlichen Ross, sondern auf einem Esel. Und das war das, was die Leute nicht verstanden hatten. Sie dachten, er wäre der große König, der den Palast einziehen will und jetzt alles von oben verändern will. Aber das war er nicht. Er sagte zwar, ja, ich bin der Messias, der König, der euch Frieden und Hoffnung bringt, aber ich bin anders, als ihr glaubt. Die Leute damals haben Jesus als den König gefeiert, aber sie haben den Jesus gefeiert, den sie haben wollten und nicht den Jesus, der er war. Sie haben den Messias gefeiert, den sie gerne gehabt hätten, aber nicht den, er wirklich als der gekommen war. Er war anders. Und das zeigt er vor allem, wenn man diese rote Linie, die ich beschrieben habe, noch ein bisschen weiter verfolgt. Eine Woche nach diesem Ereignis wurde Jesus tatsächlich für alle sichtbar zum König gekrönt. Über seinem Kopf war eine Aufschrift, König der Juden, und auf seinem Kopf glänzte eine Krone. Er, der Sohn Gottes, der König aus dem Stall und der König auf dem Esel, saß aber nicht auf einem goldenen Thron, in einem schönen Palast und hatte alle unterworfen. Er hing an einem Kreuz und die Krone glänzte mit seinem Blut. Und das war der Jesus, der König, Messias, wie er wirklich kommen wollte. So eine Art von König war er eben. Er wollte Jerusalem nicht von oben oder von außen durch einen Aufstand verändern, sondern von innen. Er wollte viel, viel tiefer als irgendwelche Machthaber, Könige, Politiker oder Wirtschaftler jemals kommen würden. Er wollte in die Herzen der Stadt und die Herzen der Menschen und die Prinzipien verändern. In 1. Korinther 1 bezeichnet Paulus später mal diesen Jesus als die Hoffnung. Ich würde sagen, als die Hoffnung für die Stadt oder die Welt. Warum ist er das? Im Kern des christlichen Glaubens, Kern der christlichen Religion steckt der Glaube, dass dieser Mann, Jesus Christus, Gottes Sohn war, der wegen unserer Sünden starb. Sünden, damit sind genau diese Prinzipien gemeint, die ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Die Prinzipien, die Werte, die uns dann zu Taten führen. Prinzipien wie Gleichgültigkeit, Egoismus, Neid, Habsucht und diese Dinge. Und er hat die Folgen davon auf sich genommen, als er eben am Kreuz starb, die er eigentlich gar nicht verdient hätte, sondern die wir verdient hätten. Und Jesus hat das, was er selbst über Jerusalem beweint hat, nämlich wohin letztlich diese Prinzipien führen, auf sich genommen, nämlich den Tod. Und er hat vor allen Dingen Gottes eigene Reaktion auf diese Prinzipien, auf diese Art zu leben, auf diese, man könnte sagen, Sünde, auf sich genommen, die uns Menschen eigentlich kaputt macht. Gott nämlich, weil er uns Menschen liebt und weil er heilig ist, kann nicht einfach zugucken, wie die Wesen, die er geschaffen hat, sich gegenseitig kaputt machen. Und deshalb hat er eine heilige, entschlossene Reaktion und die ist ein deutliches Nein gegenüber diesem Verhalten, wie damals in Jerusalem war und wie es heute in Syrien und zum Teil auch in Frankfurt da ist. Und deshalb richtet er oder muss er ein deutliches Nein sagen und dagegen vorgehen. Und genau das hat Jesus auf sich genommen, hat gesagt, okay Leute, ihr seid dafür verantwortlich, Aber ich übernehme die Verantwortung, damit ihr sie nicht übernehmen müsst und ihr frei werdet davon. Denn genau dieser Gott hat aus Liebe zu uns seinen Sohn gesandt als Mensch, der im Kreuz für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat seinen Sohn stellvertretend als Opfer gegeben und hat ihn gerichtet, damit wir frei sind. Und wer das erlebt, versteht, glaubt, kennt, der kann verändert werden. Der kann in seinem Herzen anders werden, weil auf einmal etwas da ist, eine Begeisterung für diesen Jesus, der das getan hat für uns, weil er selber geliebt ist. Wer erlebt hat, dass Gott ihn zuerst geliebt hat, der kann auf einmal anfangen, selber zu lieben. Sogar die, die ihn nicht mögen. Wer erlebt hat, dass Gott mit ihm geduldig gewesen ist und gnädig, der kann auf einmal auch zu seinem Arbeitskollegen, Lehrer, wie auch immer, geduldig sein und gnädig. Wer erfahren hat, dass Gott ihm so viel vergeben hat, der kann selbst Leuten vergeben, die ihn tief verletzt haben und noch nicht mal um Vergebung gebeten haben. Wer erlebt hat, dass Gott mit ihm Frieden gemacht hat, der kann Frieden bewirken in einer Stadt. In Vers 44, ganz am Ende, sagt Jesus, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnet ist, nicht erkannt hast. Das war das Problem von Jerusalem. Und deshalb ist dann 50 Jahre später genau das passiert. Ich glaube, dass das, was für eine Stadt gilt, auch für jeden Einzelnen eigentlich gilt. Und ich möchte, christlicher Glaube, oder wir als Kirche wollen zu einem Glauben einladen, der Jesus als denjenigen begeistert und staunend verkündigt oder an ihn glaubt und fasziniert ist von dem, wie er ist und von daher verändert wird. Und ich glaube, das kann das Herz eines Menschen und sogar das Herz einer ganzen Stadt verändern. Und ganz egal, ob du schon lange Christ bist oder schon lange glaubst oder noch gar nicht. Ich glaube, das ist das, wo ich sagen würde, das kann helfen. Das kann uns verändern. Nordstern, wir wollen jeden einladen, diesen Glauben zu entdecken und eben zum Glauben einladen. Nicht, weil wir irgendjemandem diesen Glauben aufdrücken wollen, ganz im Gegenteil, sondern weil wir das selbst erlebt haben und weil wir selbst davon begeistert sind. Und deshalb versuchen wir, Kirche neu zu gestalten und neu zu bauen. Und wir wollen einladen, diesen Glauben neu zu entdecken. Ich möchte dich einladen. Nimm dir Zeit für Spiritualität, so wie Jesus gesagt hat, dadurch, dass er zuerst in den Tempel gegangen ist. Nimm dir ruhig mal Zeit für dich selbst und überleg dir, was sind eigentlich meine tiefen Prinzipien? Was ist das, woran ich glaube? Eine Möglichkeit, das zu tun, zum Beispiel, ist einfach mal die Bibel zu nehmen und darin zu lesen. Wenn du keine hast, ich schenke dir gerne eine. Überleg, was ist das, was, und fang an mit den Geschichten über Jesus, mit den Evangelien und lese das. Oder bete zu Gott. Wie man das machen kann, da gibt es nachher im Gottesdienst noch eine Idee, wie man das anwenden kann. Und ich denke, das gleiche Problem, was Jesus damals schon hatte, das haben wir heute ganz oft immer noch. Nämlich, dass Menschen Jesus gut finden, aber eben den Jesus, den sie gerne haben möchten und nicht den Jesus, der wirklich war. Jesus, ich habe ein ganz interessantes Interview mit Bono gelesen, ich lese es euch jetzt nicht mehr vor, wo er gesagt hat, eigentlich ganz viele Leute finden Jesus toll, aber nicht so, wie er wirklich war. Und ich würde sagen, finde heraus, wer er war. Und ich habe herausgefunden, dass er faszinierend ist. Und dass er mich manchmal herausfordert, umzudenken über ihn, aber eben dieses andere, wie er anders ist, viel schöner und viel verändernder auch für mein Leben ist. Dazu möchte ich einladen, zu einem Glauben, der, glaube ich, auch in der Großstadt, der dem Leben in einer Großstadt wie Frankfurt enorm hilft und der auch zu einem Zusammenleben in der Großstadt führt, die es nicht ins Chaos führt, sondern zum Frieden. Ich würde gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du damals in Jerusalem eingezogen bist. Du hast damit gezeigt, dass du derjenige bist, den die Leute erwarteten, aber eben anders. Und dein Anliegen war, zu zeigen, dass du, dass Spiritualität, dass Glaube etwas ist, was wichtig ist und woran wir, ja, wo wir, was so viel Gutes für unser Leben hat. Und du hast dich selbst als denjenigen gezeigt, der die Hoffnung für die Stadt ist und an den wir glauben dürfen und können. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu glauben. Bitte segne uns. In Jesu Namen. Amen.